Folge voller, aber doch es regelt sich von selbst. Fühl mich wie Rocky, Rabe graviert auf dem Cockpit. Lip Glas am Simpel, Kind der 90er Jahre wie Mobb Deep. Ah, der Mauer ist topfit, gibt dir den Zauber und die Optik. Aus deiner Routine die Glock mit, denn recht wie nicht Gott. Ah, Konferenz mir fällt gerne an, alle Winner in unserem Team. Bin ein Sperrbildchen deiner Team. Maserati GTS. Manchmal gibt's Ball, aber doch es regelt sich von selbst. Alle Superstars für die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati GTS. Manchmal gibt's Ball, aber doch es regelt sich von selbst. Fühl mich wie Rambo, fahr durch die Straßen von Hamburg. Brauche niemand, der mich schützt, kann über unterm Ritz unverdunkelte Scheiben gehen Phantom. Komm und kauf dir einen Kampf aus. Für die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati GTS. Manchmal gibt's Ball, aber doch es regelt sich von selbst. Alle Superstars, für die 500 PS.